Hier ist der Südwestfunk. Die Wellen. Ein Spiel für Stimmen von Walter Hilsbecher. Nach dem gleichnamigen Roman von Virginia Woolf. Dieser Roman, verehrte Hörer, ist kein Roman der Gestalten, sondern der Stimmen. In einem Filigran von inneren Monologen enthüllt sich uns das Leben sechs junger Angehöriger der englischen Society. Mit traumhafter Schärfe gleitet ihr ganzer Lebensweg, eingebettet in die Schilderung eines einzigen Tags am Meer, vorüber. Nicht als biografische Chronik, nicht als Geschichte ihrer Handlungen und der Entwicklung ihrer Charaktere, sondern in Momentaufnahmen ihrer Sensibilität, ihrer sich auf den verschiedenen Stufen des Daseins wandelnden Hingabefähigkeit an das Phänomen des Lebens. Die Sonne war untergegangen. Als wanderte die Dunkelheit in Wellen durch die Luft, so breitete sie sich aus, bedeckte Häuser, Hügel, Bäume, wie Wellen von Wasser die Seiten eines gesunkenen Schiffes umspülen. Dunkelheit schwemmte die Straßen entlang, wirbelte um einzelne Gestalten, verschlang sie. Dunkelheit rollte ihre Wellen durch begraste Schneisen und über die runzelige Haut von Rasenflächen, umhüllte den einsamen Dornbusch und die leeren Schneckengehäuse an seinem Fuß. Höher steigend wehte sie über die kahlen Berghänge und traf auf die Zacken und Schrunde der Kämme, wo sich der Schnee ewig auf dem harten Fels hält, auch wenn die Täler voll rieselnder Bäche und gelber Weinblätter sind und Mädchen, die auf Veranden sitzen und zu den Schneefeldern heraufblicken, das Gesicht mit dem Fächer beschatten. Auch sie bedeckte die Dunkelheit. Wie satt ich Geschichten habe, die wunderschön mit allen vier Füßen auf dem Boden landen. Und wie sehr ich säuberlichen Lebensplänen misstraue, die auf halben Briefbogen entworfen sind. Von einer Geschichte, einem vorgezeichneten Plan, sehe ich keine Spur. Wir waren alle verschieden. Das Wachs, das jungfräuliche Wachs, welches das Rückgrat überzieht, schmolz bei jedem von uns zu anderen Flecken. Louis war angeekelt von unserer fleischlichen Natur. Rhoda abgestoßen von unserer Grausamkeit. Susan vermochte nicht teilzuhaben. Neville wollte Ordnung. Jenny Liebe. Wir litten schrecklich, während wir zu gesonderten Körpern wurden. Doch ich blieb bewahrt von solchen Übertreibungen und habe viele meiner Freunde überlebt, bin ein wenig korpulent, angegraut, ein wenig abgescheuert an der Brust sozusagen. Denn das Panorama des Lebens, nicht vom Dach aus gesehen, sondern von einem dritten Stockfenster, entzückt mich. Und nicht, was ein Mädchen einem Mann sagt, auch wenn dieser Mann ich selbst bin. Gesichter tauchen auf, immer wieder Gesichter und Gesichter. Neville, Susan, Louis, Jenny, Rhoda und tausend andere. Ausgeschlossen, sie richtig zu ordnen, ein Einzelnes herauszulösen und die Wirkung des Ganzen zu vermitteln. Wie schnell die Strömung von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang fließt, von Januar bis Dezember. Wir werden mitgeschwemmt vom Wildbach der Dinge, die so vertraut geworden sind, dass sie keinen Schatten werfen. Wir treiben. Sein Leben herunterzubrennen wie Louis im Streben nach Vollkommenheit oder wie Rhoda uns zu verlassen, an uns vorbei der Wüste zuzufliegen oder wie Neville sich aus Millionen einen zu wählen, nur einen, wie Susan zu sein und die Sonnenglut oder das frostversenkte Gras zu lieben und zu hassen oder wie Ginny ehrlich zu sein, tierhaft zu sein. Alle hatten sie ihre Verzückung. Ihr gemeinsames Gefühl dem Tod gegenüber, etwas, das ihnen zustatten kam. Die Sonne war noch nicht aufgegangen. Während sich der Himmel allmählich erhellte, lag am Horizont ein dunkler Streifen, der das Meer vom Himmel trennte. Und das graue Tuch war von dicken Linien gestrichelt, die sich eine hinter der anderen unter der Oberfläche bewegten, einander folgten, einander verfolgten, ohne Unterlass. Allmählich klärte sich der dunkle Streifen am Horizont. Die Luft schien faserig zu werden und sich von der grünen Oberfläche in rot und gelb flackernden und flammenden Fasern loszulösen, gleich dem rauchigen Feuer, das von einem Scheiterhaufen emporzüngelt. Allmählich verschmolzen die Fasern des brennenden Scheiterhaufens zu einem einzigen Schwaden, einer einzigen Weißglut, welche die Last des grauwolligen Himmels über sich hochstemmte und ihn in Millionen Atome von sanftestem Blau verwandelte. Die Oberfläche des Meeres wurde langsam durchsichtig und kräuselte sich und glitzerte, bis die dunklen Striche beinahe ausradiert waren. Ein Bogen von Feuer brannte am Himmelsrand, und überall darum her lohte das Meer golden. Das Licht fiel auf die Bäume im Garten und machte erst ein und dann noch ein und wieder ein Blatt durchscheinend. Es machte die Mauern des Hauses kantiger und legte sich wie die Spitze eines Fächers auf eine weiße Gardine und tupfte einen blauen Fingerabdruck von Schatten unter das Blatt neben dem Schlafzimmerfenster. Die Gardine bewegte sich ein wenig, aber innen war alles dämmerig und unstofflich. Außen sangen die Vögel ihre blanke Melodie. Ich sehe einen Ring vor mir hängen, er flimmert und hängt in einem Reifen von Licht. Ich sehe eine Scheibe von blassem Gelb sich ausbreiten, bis sie an einen Streifen von Purpur stößt. Ich höre einen Laut, tschip, tschilp, tschip, tschilp, auf- und absteigen. Ich sehe einen Ball wie einen Tropfen, der an den ungeheuren Flanken eines Berges herabhängt. Ich sehe eine scharlachrote Quaste, eine von Goldfäden durchflochtene. Ich höre etwas stampfen. Der Fuß eines großen Tieres ist angekettet. Es stampft und stampft und stampft. Seht doch das Spinnennetz dort an der Ecke des Balkons. Es sind Wasserperlen darauf. Tropfen von weißem Licht. Die Augen der Vögel funkeln aus den Stollen im Laub. Seht doch das Haus mit allen seinen Fenstern, weiß von Gardinen. Die Mauern sind von goldenen Sprüngen durchzogen und unter den Fenstern sind blaue, fingerförmige Schatten von Blättern. Jetzt zieht Mrs. Constable ihre dicken, schwarzen Strümpfe hoch. Jetzt schabt Biddy die Fischschuppen mit einem gezähnten Messer auf ein Holzbrett. Eine Schwalbe sitzt auf dem Blitzableiter. Und Biddy hat einen Eimer auf die Fliesen der Küche hingeknallt. Da ist der erste Ton der Kirchenglocke. Nun folgen die anderen. Seht das Tischtuch, wie es weiß über den Tisch hinflattert. Jetzt sind Rundungen weißen Porzellans darauf und Silberstreifen neben jedem Teller. Ich glühe, ich fröstle. Aus dem Sonnenschein hier in den Schatten da. Nun sind sie alle gegangen. Ich bin allein. Sie sind ins Haus gegangen zum Frühstück. Und ich bin allein hier an der Gartenmauer zwischen den Blumen stehen geblieben. Es ist noch sehr früh. Die Blumen schwimmen wie Fische aus Licht auf dem dunkelgrünen Wasser. Ich halte einen Stängel in der Hand. Ich bin der Stängel. Meine Wurzeln reichen bis in die Tiefen der Welt. Hier oben bin ich ein Junge in einem grauen Flanellanzug mit einem Gürtel, den eine Messingschlange schließt. Dort unten sind meine Augen die lidlosen Augen einer Steinfigur in einer Wüste am Nil. Ich sehe Frauen mit roten Krügen zum Fluss vorbeigehen. Ich sehe schwankende Kamele und beturbante Männer. Ich höre Getrampel, Getorkel und Getriebe rings um mich. Hier oben schöpfen Burnett, Neville, Ginny und Susan, aber nicht Rhoda, mit ihren Netzen die Blumenbeete ab. Sie schöpfen die Schmetterlinge von den nickenden Blumenköpfen. Sie streifen die Oberfläche der Welt. Ihre Netze sind voller flatternder Flügel. »Louis, Louis, Louis«, rufen sie. Aber sie können mich nicht sehen. Ich stehe auf der anderen Seite der Hecke. Es sind bloß winzige Gucklöcher im Laub. Oh Gott, mach, dass sie vorbeigehen. Gott, lasse ihre Schmetterlinge in einem Taschentuch auf den Kies legen. Aber lass mich ungesehen bleiben. Jetzt bewegt sich etwas Rosarotes an dem Guckloch vorbei. Nun dringt der Strahl eines Auges durch den Spalt. Der Strahl trifft mich. Ich bin ein Junge in einem grauen Flanellanzug. Sie hat mich gefunden. Etwas trifft mich in den Nacken. Sie hat mich geküsst. Durch die Lücke in der Hecke sah ich sie ihn küssen. Ich sah die beiden Ginny und Louis einander küssen. Ich will allein in den Buchenwald gehen, bevor der Unterricht beginnt. Ich will nicht neben Ginny sitzen und neben Louis. Ich werde Nüsse essen und durch das Brombeergestrüpp nach Eiern spähen und meine Haare werden verfilzt sein und ich werde unter Hecken schlafen und Wasser aus Gräben trinken und da sterben. Ich liebe und ich hasse. Meine Augen sind hart. Ginnys Augen sprühen in tausend Lichtern. Rhodas Augen sind wie diese blassen Blüten, zu denen abends die Nachtfalter kommen. Ich aber bin schon auf meine Fährte gesetzt. Alle meine Schiffe sind weiß. Ich mag keine roten Blütenblätter von Stockrosen oder Geranien. Ich will weiße Blütenblätter, die oben bleiben, wenn ich die Schüssel neige. Ich habe jetzt eine Flotte, die von Ufer zu Ufer fährt. Ich will ein Zweiglein hineinwerfen, als Floß für einen ertrinkenden Seemann. Ich will ein Steinchen hineinwerfen und aus der Tiefe des Meeres Blasen aufsteigen sehen. Neville ist weggegangen und Susan ist weggegangen. Ginny ist im Küchengarten und pflückt Johannisbeeren, vielleicht mit Louis. Ich habe eine kleine Weile für mich allein. Ich habe eine kurze Spanne Freiheit. Dies ist das Hier. Dies ist das Heute. Aber bald werden wir gehen. Wir werden uns trennen. Ihr Jungen werdet ins Internat kommen. Ihr werdet Lehrer haben, die Kreuze tragen und weiße Schlipse. Und ich werde in einem Pensionat an der Ostküste eine Lehrerin haben, die unter einem Porträt Königin Alexandras sitzt. Dorthin werde ich kommen. Und auch Susan und Rhoda. Dies ist nur das Hier. Dies ist nur das Heute. Jetzt liegen wir unter den Johannisbeerbüschen. Und so oft sich ein Lüftchen regt, sind wir über und über gesprenkelt. Meine Hand ist wie eine Schlangenhaut. Meine Knie sind rosige, schwimmende Inseln. Da ich angeblich zu zart bin, um mitzugehen, da ich so schnell ermüde und mir dann immer schlecht wird, will ich diese Stunde des Alleinseins, diese Atempause zwischen Gesprächen dazu benutzen, den Bereich des Hauses abzuschreiten und wenn möglich dessen wieder habhaft zu werden, was ich empfand, als ich gestern Abend durch die Schwingtür von dem Toten reden hörte, während die Köchin die Wärmeregler für den Herd ein- und ausschob. Der Mann war mit durchschnittener Kehle aufgefunden worden. Die Blätter des Apfelbaums hefteten sich an den Himmel, der Mond starrte bleich, ich war außerstande, den Fuß auf die nächste Stufe zu setzen. Er war im Rinnstein gefunden worden. Sein Blut lief den Rinnstein entlang. Seine Kinnbacken waren weiß wie ein toter Stockfisch. Ich werde diese Beklemmung, dieses Erstarren immer Tod unter den Apfelbäumen nennen. An den Wänden meines Geistes läuft zusammenfließend der Tag hinab in all seiner Fülle, seiner Pracht. Jetzt knüpfe ich meinen Schlafanzug lose um mich und liege unter dieser leichten Decke, in dem seichten Licht schwimmend, das wie eine dünne Schicht von Wasser ist, welche von einer Welle über meine Augen gezogen wurde. Hindurch, weit weg, höre ich fern den Chor beginnen. Räder rollen, Hundegebell, Rufe von Männern, Kirchenglocken. Den beginnenden Chor. Die Sonne stieg höher gegen den Horizont. Blaue Wellen, grüne Wellen schnellten einen jähen Fächer über das Ufer, umflossen das Sanddistelreis und hinterließen da und dort seichte Tümpel von Licht auf dem Sand. Die Felsen, die dunstig und weich gewesen waren, verfestigten sich und waren von roten Schründen gezeichnet. Als das Licht stärker wurde, barst da und dort eine Knospe und schüttelte eine Blüte hervor, eine grüngeäderte, die bebte, als hätte die Anstrengung des Aufbrechens sie in Schwingungen versetzt. Alles wurde formlos weich, als verflüssige sich das Porzellan der Teller und auch der Stahl der Messer. Unterdessen traf der Anprall der sich brechenden Wellen das Ufer mit dumpfen Schlägen wie von kollernden Baumstämmen. Nun ist der Tag gekommen. Der Mietwagen steht vor der Tür. Die grässliche Zeremonie ist vorbei, die Ratschläge und das Abschiednehmen von der Dienerschaft in der Halle. Jetzt kommt diese die Kehle zuschnürende Zeremonie mit meiner Mutter. Diese Zeremonie des Händedrucks mit meinem Vater. Und jetzt muss ich winken und winken, bis der Wagen um die Biegung ist. Ich bin allein. Ich fahre zum ersten Mal in die Internatsschule. Dies ist meine erste Nacht in der Schule. Fern von meinem Vater. Fern von meinem Heim. Meine Augen schwellen. Meine Augen prickeln von Tränen. Ich hasse den Geruch von Fichtenholz und Linoleum. Ich hasse die windgezausten Sträucher und die sanitären Kacheln. Ich hasse die fröhlichen Scherzworte und das glasierte Aussehen aller. Hier ist alles auf Schein hergerichtet, alles unecht. Rhoda und Ginny sitzen weit weg in ihren braunen Serge-Kleidern und blicken auf Miss Lambert, die unter einem Bild Königin Alexandra sitzt und aus einem Buch vorliest. Wenn ich jetzt nicht die Lippen einziehe, wenn ich nicht mein Taschentuch zusammenknülle, werde ich weinen. Jetzt marschieren wir in Zweierreihen, in guter Ordnung, wie eine Prozession in die Kapelle. Mir gefällt das Dämmerlicht, das sich herabsenkt, sobald wir das geweihte Gebäude betreten. Mir gefällt unser geordneter Einzug. Mir gefällt es, wenn Dr. Crane ein wenig, aber nur wegen seiner Wuchtigkeit hin und her schwankend, jetzt die Kanzel besteigt und aus einer Bibel vorliest, die auf dem Rücken des Messingadlers aufgeschlagen daliegt. Ich fühle mich gehoben. In seiner mächtigen Leiblichkeit, seinem gebieterischen Gehaben, weitet sich mein Herz. Der Grobian bedroht meine Freiheit, wenn er betet. Seine Worte von keiner Vorstellungsgabe erwärmt, fallen mir kalt wie Pflastersteine auf den Kopf, während sich das vergoldete Kreuz auf seiner Weste hebt und senkt. Jetzt werde ich mich seitwärts beugen, als wollte ich mich am Schenkel kratzen. So werde ich Percival sehen. Dort sitzt er, aufrecht unter dem Kropfzeug. Seine blauen, ausdruckslosen Augen sind mit heidnischer Gleichgültigkeit auf den Pfeiler gegenübergerichtet. Endlich hört das Gegröle auf. Die Predigt ist zu Ende. Mit ihr hat er den Tanz der weißen Schmetterlinge draußen vor der Tür zu Staub zerrieben. Seine raue, haarige Stimme ist wie ein unrasiertes Kinn. Jetzt torkelt er wie ein betrunkener Seemann zu seinem Sitz zurück. Etwas, das alle anderen Lehrer nachzuahmen versuchen werden. Aber da sie spindelig sind, da sie schlapp sind und graue Hosen tragen, wird es ihnen nur gelingen, sich lächerlich zu machen. Ich verachte sie nicht. Ihre Kapriolen erscheinen mir nur als bedauernswert. Ich vermerke die Tatsache zusammen mit vielen anderen für spätere Verwendung in meinem Notizbuch. Wie viele Monate, wie viele Jahre bin ich diese Treppen hinaufgelaufen in den trübseligen Tagen des Winters, in den frostigen Tagen des Frühlings. Nun ist Hochsommer, wir gehen hinauf, um uns zum Tennisspielen in Weiß umzukleiden, Ginny und ich mit Rhoda hinterdrein. Ich zähle jede Stufe im Hinaufgehen wie etwas Abgetanes. Ebenso reiße ich jeden Abend den vergangenen Tag von meinem Kalender ab und knülle ihn zu einem festen Ball. Ich tue das rachsüchtig. Ich räche mich an dem Tag. Du bist jetzt tot, sage ich, du Schultag, Verhasster. Die hier haben alle diese Tage des Juni auf Glanz gebürstet und geordnet mit Gongschlägen, mit Unterrichtsstunden, mit Befehlen zum Waschen, zum Umkleiden, zum Aufgabenlernen, zum Essen. Wir hören Missionaren aus China zu. Wir fahren in Gesellschaftswagen über das Asphaltpflaster los, um Konzerten in Sälen beizuwohnen. Wir werden in Museen und Bildergalerien umhergeführt. Daheim wölbt sich das Heu auf den Wiesen. Mein Vater lehnt rauchend an einem Gatter. Im Haus schlägt eine Tür zu und dann noch eine, wenn ein Sommerlüftchen durch die leeren Korridore pustet. Ein altes Bild schaukelt vielleicht an der Wand. Ein Blütenblatt fällt von der Rose in der Vase. Die Leiterwagen bestreuen die Hecken mit Büscheln von Heu. Das alles sehe ich immer, wenn ich Ginny vor mir und Rhoda nachzottelnd hinter mir an dem Spiegel auf dem Treppenabsatz vorbeigehe. Ich hasse den kleinen Spiegel im Treppenhaus. Er schneidet uns die Köpfe ab. Und meine Lippen sind zu breit. Und meine Augen stehen zu nah beieinander. Ich lasse zu viel von meinem Zahnfleisch sehen, wenn ich lache. Susans Kopf mit dem grimmigen Blick, mit den grasgrünen Augen, sticht den meinen aus. Sogar Rhodas Gesicht, das geistesabwesende Leere, ist in sich geschlossen, wie jene weißen Blütenblätter, die sie so oft in ihrer Schüssel schwimmen ließ. Das ist mein Gesicht dort im Spiegel, hinter Susans Schulter. Dieses Gesicht ist mein Gesicht. Aber ich werde mich hinter sie ducken und es verstecken, denn ich habe kein Gesicht. Andere Leute haben Gesichter. Susan und Ginny haben Gesichter. Sie sind hier. Ihre Welt ist die wirkliche Welt. Die Dinge, die sie heben, haben Gewicht. Sie sagen ja, sie sagen nein, wogegen ich mich wende und wandle und in einer Sekunde durchschaut bin. Wenn die zwei einem Hausmädchen begegnen, sieht es sie ohne zu lachen an. Über mich lacht es. Die beiden wissen, was sie sagen sollen, wenn sie angesprochen werden. Sie lachen wirklich, sie werden wirklich zornig. Wogegen ich zuerst umherblicken muss und dann tue, was andere Leute tun, wenn die's schon getan haben. Percival ist jetzt weggefahren. Er denkt an nichts anderes als an das Wettspiel. Er hat kein einziges Mal zurückgewinkt, als der Gesellschaftswagen bei dem Lorbeergebüsch um die Ecke bog. Er verachtet mich, weil ich zu schwächlich bin, um Cricket zu spielen, ist aber immer gütig zu meiner Schwächlichkeit. Er verachtet mich, weil, abgesehen davon, dass ihm daran liegt, mir nichts daran liegt, wer gewinnt oder verliert. Er lässt sich meine Ergebenheit gefallen. Er nimmt meine schüchterne, unterwürfige Opfergabe an, die, wie es nun einmal ist, mit Verachtung für seinen Geist gemischt ist, denn er kann nicht lesen. Doch wenn ich im hohen Gras liege und Shakespeare oder Catull vorlese, versteht er mehr als Louis. Nicht die Worte. Aber was sind Worte? Ich beginne mir zu wünschen, dass die Nacht kommen möge. Während ich hier stehe, die Hand an der gemaserten Eichenfüllung von Mr. Wickhams Zimmertür, stelle ich mir vor, ich sei ein Freund Richelieus oder der Herzog von Saint-Simon, der seine Schnupftabaksdose dem König höchst selber hinhält. Das ist mein Vorrecht. Meine geistreichen Bemerkungen verbreiten sich wie ein Lauffeuer am Hof. Herzoginnen brechen Smaragde aus ihren Ohrringen vor Bewunderung. Jetzt bin ich bloß ein Junge mit einem Kolonialakzent, der die Fingerknöchel an Mr. Wickhams gemaserte Eichentür hält. Ich bin der beste Schüler in der Schule. Aber sobald es dunkelt, lege ich diesen wenig beneidenswerten Leib ab. Die große Nase, die dünnen Lippen, den Kolonialakzent und bewohne den Weltraum. Dann bin ich der Gefährte Vergils und Platos. Dann bin ich der letzte Spross eines der großen Häuser Frankreichs. Aber ich bin auch einer, der sich dazu zwingen wird, diese stürmischen, mondbeschienenen Gegenden zu verlassen, diese mitternächtigen Wanderungen aufzugeben und gemaserten Eichentüren gegenüberzutreten. Ich werde in meinem Leben, der Himmel gebe, dass es nicht lange dauere, eine gigantische Vermengung dieser beiden Unstimmigkeiten erreichen, die mir so abscheulich offenbar sind. Aus Leid will ich es tun. Ich will anklopfen. Ich will eintreten. Ich hasse Dunkelheit und Nacht und Schlaf. Und während ich hier liege, wünsche ich den Tag herbei. Ich wünsche mir, die Woche wäre ein einziger ungeteilter Tag. Wenn ich früh aufwache, während jede Einzelheit im Schlafzimmer deutlicher wird, beginnt mein Herz schneller zu schlagen. Ich fühle meinen Körper sich verfestigen und rosa und gelb und braun werden. Meine Hände streichen über meine Beine, meinen Körper. Ich spüre seine Einbuchtungen, spüre, wie mager er ist. Ich liebe es zu hören, wie das Gong durch das Haus dröhnt und sich's zu regen beginnt. Hier ein dumpfes Aufplumpsen, dort ein Getrappel, Türen schlagen zu, Wasser rauscht. Ein neuer Tag ist da, ein neuer Tag, rufe ich, indes meine Füße den Boden berühren. Nun naht auch die Zeit, wo wir die Schule verlassen und lange Röcke tragen werden. Ich werde am Abend Halsketten anlegen und ein weißes, ärmelloses Kleid. Es wird Abendgesellschaften in hell erleuchteten Räumen geben. Und einer wird mich auserwählen und mir sagen, was er keiner anderen gesagt hat. Ich werde ihm besser gefallen als Susan oder Rhoda. Er wird irgendetwas an mir finden, etwas Eigenartiges. Aber ich werde nicht bloß einem einzigen anhänglich sein. Ich will mich nicht festlegen, nicht gefesselt sein. Ich habe 50 Jahre, 60 Jahre zum Ausgeben. Ich habe meinen Vorrat noch nicht angegriffen. Dies ist der Beginn. Nun haben wir also, denn dies ist der letzte Tag des letzten Trimesters, Nevilles und Burnetts und mein letzter Tag, empfangen, was immer unsere Lehrer uns zu geben hatten. Wir sind eingeführt worden. Die Welt ist uns vorgestellt worden. Sie bleiben da, wir reisen ab. Neville, Burnett und ich werden hier nicht mehr zusammenkommen. Das Leben wird uns auseinanderbringen. Unsere Knabenjahre, unsere Verantwortungslosen, sind vorbei. Wir haben gewisse Bande geschmiedet. Vor allem haben wir Traditionen ererbt. Ich bin euch Männern im schwarzen Talar und euch, ihr Toten, dankbar für eure Führung, für eure Vormundschaft. Dennoch bleibt das Problem. Blumen schütteln ihre Köpfe draußen vor dem Fenster. Ich sehe wilde Vögel und Impulse, wildere als die wildesten Vögel, schwingen sich aus meinem wilden Herzen. Meine Augen blicken wild, meine Lippen sind fest zusammengepresst. Der Vogel fliegt, die Blume wiegt sich, ich aber höre immerzu das dumpfe Aufschlagen der Wellen. Und das angekettete Tier stampft auf dem Ufer. Wir sind dabei, auseinanderzugehen. Da sind die Koffer, da sind die Mietwagen. Hier ist Percival in seinem Melonenhut. Er wird mich vergessen. Er wird meine Briefe unbeantwortet zwischen Flinten und Jagdhunden umherliegen lassen. Ich werde ihm Gedichte schicken, oder wird sie mir vielleicht mit einer Ansichtskarte beantworten. Aber darum eben liebe ich ihn. Ich werde ihm vorschlagen, dass wir einander treffen, unter irgendeiner Uhr, bei irgendeinem Kreuz, und werde warten, und er wird nicht kommen. Darum eben liebe ich ihn. So gehe ich denn, in der Vorahnung unerträglichen Schmerzes. Werde aber, glaube ich, dennoch Sieger bleiben, werde dennoch am Ende entdecken, wonach mich verlangt. Es ist der erste Tag der Sommerferien. Mit stoßweisen Erschütterungen, jäh wie die Sprünge eines Tigers, taucht das Leben auf, hebt seinen dunklen Kamm aus dem Meer. Daran hängen wir. Daran sind wir gefesselt wie Körper auf wilde Pferde. Dies, Rhoda, ist der gegenwärtige Augenblick. Dies ist der erste Tag der Sommerferien. Dies ist ein Teil des auftauchenden Ungeheuers, an das wir gebunden sind. Die Sonne ging auf. Breite Strahlen von Gelb und Grün fielen auf das Ufer, vergoldeten die Rippen des ausgenackten Boots und ließen die Stranddistel und ihre gepanzerten Blätter stahlblau schimmern. Das Licht drang fast durch die dünnen, hurtigen Wellen hindurch, wenn sie sich fächerförmig über den Strand ergossen. Im Garten sangen die Vögel. Angst war in ihrem Gesang und Vorahnung von Schmerz und auch Freude, die schnell in diesem Augenblick erhascht werden musste. Wetteifernd sangen sie in der klaren Morgenluft, schwangen sich hoch empor über die Ulme sangen alle zusammen, einander jagend, einander entwischend, verfolgend, neckend, während sie hoch oben in der Luft umeinander kreisten. Und dann, des Verfolgens und Fliehens müde, kamen sie anmutig tiefer herab, ließen sich fallen und saßen dann still auf einem Baum, einer Mauer, mit glänzenden Augen umherspähend, den Kopf hierhin und dorthin wendend, aufmerksam, wachsam. Jetzt kam die aufsteigende Sonne zum Fenster herein, berührte den rotbesäumten Vorhang und begann, Kreise und Linien hervorzubringen. Ihre Helle setzte sich im Essbesteck fest, die Klinge verdichtete ihr Blinken. Stühle und Geschirrschränke ragten dahinter auf, so dass sie, wenn auch jedes Stück ganz für sich, doch unentwirrbar miteinander verwoben zu sein schienen. Der Wind erhob sich. Die Wellen trommelten ans Ufer gleich beturbanten Männern mit vergifteten Spießen, die ihre Arme hoch in der Luft wirbelnd auf die weidende Herde, die weißen Schafe, losstürmten. Alles verschlingt sich immer enger hier im College, wo das Getriebe und der Druck des Lebens so groß sind. Zu jeder Stunde wird irgendetwas Neues aus dem großen Glückshafen gefischt. Was bin ich, frage ich. Dies? Nein, ich bin das. Besonders jetzt, da ich Leute im Gespräch verlassen habe und die Steinfliesen von meinen einsamen Schritten widerhallen und ich den Mond erhaben, unbekümmert dort über der uralten Kapelle aufgehen sehe, da wird es klar, dass ich nicht ein einziger und einfacher Mensch bin, sondern ein vielfältiger und vielfacher. Ich nehme überschwänglich Anteil am Leben, aber ich sitze auch da wie eine Kröte in einem Loch und nehme völlig kalt hin, was immer kommen mag. Alle sind sie mit etwas beschäftigt, in etwas verwickelt, einbezogen und durchaus bis in die Fingerspitzen damit geladen. Alle, bis auf Neville, dessen Geist viel zu vielfältig ist, um von nur einer einzigen Tätigkeit angeregt zu werden. Warum in einer Welt, die den gegenwärtigen Augenblick enthält, Unterscheidungen machen? Nichts sollte mit Namen genannt werden, damit wir es dadurch nicht verändern. Lasst es alles, wie es ist. Dieses Ufer, diese Schönheit und mich, Neville, der für einen Augenblick in Wonne gebadet ist. Die Sonne scheint heiß, ich sehe den Fluss, ich sehe gefleckte und versenkte Bäume im Herbstsonnenschein. Boote gleiten vorbei durch das Rot, durch das Grün. In der Ferne läutet eine Glocke, aber nicht zum Sterben. Es gibt Glocken, die läuten zum Leben. Ein Blatt fällt aus Freude. Schau, wie die Weide ihre zarten Fiedern sprießen lässt. Schau, wie durch sie hindurch ein Boot fährt, ein Boot voll müßiger, ihre selbst unbewusster, kraftvoller junger Männer. Sie hören einem Grammophon zu, sie essen Obst aus Papiertüten, sie werfen Bananenschalen weg, die dann aalgleich im Fluss versinken. Alles, was sie tun, ist schön. Was für ein boshaftes und dabei eindringliches Licht würde Louis auf diesen schwindenden Herbstnachmittag werfen, auf dieses Geschirr zerschmeißen und Schmettern von Jagdliedern, auf Neville, Byron und unser Leben hier. Seine dünnen Lippen sind ein wenig geschürzt, seine Wangen sind blass. Er brütet in irgendeinem Kontorzimmer über irgendeinem schwer verständlichen geschäftlichen Schriftstück. Mein Vater, ein Bankier in Brisbane, weil er sich seiner schämt, redet er immer zu von ihm, hat bankrott gemacht. Darum sitzt Louis jetzt in einem Kontor. Louis, der beste Schüler unserer Schule. Aber ich, der ich Gegensätze suche, fühle oft seine Augen auf uns. Seine lachenden Augen, seine wilden Augen, wie er uns zusammenzählt, gleich unbedeutenden Posten, zu einer ungeheuren Endsumme, hinter der er immer und ewig in seinem Kontorzimmer her ist. Und eines Tages wird er eine spitze Feder ergreifen, sie in rote Tinte tauchen und die Addition wird vollständig sein. Unsere Endsumme wird bekannt sein, aber sie wird nicht genügen. Leute kommen vorüber. Sie kommen unaufhörlich am Fenster dieses Speisehauses vorüber. Autos, Lieferwagen, Omnibusse kommen vorüber. Im Hintergrund gewahre ich Kaufläden und Häuser. Auch die grauen Türme einer der alten Kirchen der City. Im Vordergrund stehen Glasregale mit Schüsseln voll Kuchenschnecken und Schinkenbroten. Alles wird vom Dampf einer Teemaschine ein wenig vernebelt. Ein fettiger Dunst von Rindernem und Schöpsernem, von Bratwürsten mit Kartoffelbrei, hängt wie ein feuchtes Netz mitten in den Raum herab. Ich stütze mein Buch gegen ein Fläschchen Worcestersoße und bemühe mich, so auszusehen wie die anderen, Doch es wird mir nicht gelingen. Ich sehe dieses Speisehaus gegen die dicht gedrängten, flatternden Vogelschwingen, die vielfiedrigen, zusammengefalteten der Vergangenheit. Daher meine verpressten Lippen, meine krankhafte Blässe, mein abscheulicher, wenig einladender Anblick, sobald ich meine von Hass und Bitterkeit erfüllten Gedanken Burnett und Neville zuwende, die sich unter den Eiben eines College-Gartens ergehen, Armsessel von ihren Vorgängern übernehmen und ihre Vorhänge dicht schließen, sodass nur Lampenlicht auf ihre Bücher fällt. Susan, die achte ich, weil sie mit einer Näharbeit dasitzt. Sie näht unter einer friedlichen Lampe, in einem Haus, wo das Korn dicht unterm Fenster seufzt und Geborgenheit schenkt. Ich denke mir manchmal, ich bin noch nicht 20, ich sei keine Frau, sondern das Licht, das auf dieses Gatter, auf diesen Fleck Erde fällt. Ich bin die Jahreszeiten, denke ich manchmal. Januar, Mai, November. Der Schlamm, der Nebel, die Morgendämmerung. Ich vertrage es nicht, umhergestoßen zu werden oder sanft dahin zu treiben oder mich unter Menschen zu mischen. Am liebsten ist mir der stete Blick der Schäfer, denen ich auf der Landstraße begegne. Der starre Blick von Zigeunerinnen, die neben ihrem Karren in einem Graben ihre Kinder säugen, so wie ich einmal die meinen säugen werde. Denn bald wird am heißen Mittag, wenn die Bienen die Stockrosen umsummen, mein Geliebter kommen. Er wird unter der Zeder stehen. Auf sein eines Wort werde ich ihm mit meinem einen Wort antworten. Ich werde Kinder haben, ich werde Dienstmädchen haben in weißen Schürzen, Männer mit Heugabeln, eine Küche, in die sie die kränklichen Lämmer hereinbringen werden, damit sie sich in Körben erwärmen, wo die Schinken hängen und die Zwiebelschnüre blinken. Ich werde wie meine Mutter sein, die schweigend in einer blauen Schürze die Vorratsschränke verschließt. Und wenn der Abend kommt und die Lampen angezündet werden, entfachen sie ein gelbes Feuer im Efeu. Ich sitze mit meiner Näharbeit am Tisch, ich denke an Ginny, an Rhoda, ich höre das Rattern von Rädern auf dem Pflaster, wenn die Ackergäule heimstampfen, ich höre Verkehrslärm im Abendwind brausen, ich blicke auf die bebenden Blätter in dem dunklen Garten und denke, in London tanzen sie jetzt. Ginny küsst Louis. Wie seltsam, dass Leute schlafen. Dass Leute die Lichter ausschalten und hinauf und zu Bett gehen. Sie haben ihre Kleider abgelegt, sie haben weiße Nachthemden angezogen. Aus keinem dieser Häuser scheint Licht. Eine Reihe von Rauchfängen zeichnet sich gegen den Himmel ab. Und ein paar Straßenlaternen brennen, wie Laternen brennen, wenn niemand sie braucht. Die einzigen Leute auf den Straßen sind arme Leute, die es eilig haben. Einige Polizisten stehen an der Ecke. Der Tag ist vorbei. Die Nacht beginnt. Ich fühle, wie ich im Dunkeln leuchte. Seide ist um meine Knie. Meine seidenen Beine reiben sich glatt aneinander. Die Steine einer Halskette liegen kalt auf meiner Kehle. Meine Füße spüren den Druck von Schuhen. Ich sitze kerzengerade, damit mein Haar nicht die Lehne berühre. Ich bin herausgeputzt, ich bin bereit. Dies ist die bedeutungsvolle Pause, der dunkle Augenblick. Die Geiger haben ihre Bögen gehoben. Nun bleibt der Wagen sanft gleitend stehen. Ein Streifen Gehsteig ist beleuchtet. Die Haustür öffnet sich und schließt sich. Leute treffen sich. Sie sprechen nicht. Sie gehen eilig hinein. In der Halle das Rascheln abgestreifter Mäntel. Dies ist das Vorspiel, dies ist der Anfang. Ich schaue, ich spähe, ich pudere mein Gesicht. Alles sitzt richtig, ist hergerichtet. Mein Haar ist in einem einzigen Schwung hochfrisiert. Meine Lippen sind ganz genau mit Rot nachgezogen. Ich bin nun bereit, mich den Männern und Frauen auf der Treppe anzuschließen. Ich gehe an ihnen vorbei, ihren Blicken ausgesetzt, wie sie den meinen. Wie Blitze kreuzen unsere Blicke einander, aber besänftigen sich nicht und zeigen auch kein Zeichen des Erkennens. Unsere Körper halten Zwiesprache. Dazu bin ich berufen. Dies ist meine Welt. Alles ist entschieden und bereit. Ich will den Vorhang lüpfen und den Mond ansehen. Vergessen soll meine Aufregung stillen. Die Tür öffnet sich, der Tiger springt. Die Tür öffnet sich, Schrecken stürzt herein. Schrecken auf Schrecken dringt auf mich ein. Ich muss die Hand dieses Mannes ergreifen, ich muss antworten. Aber was soll ich antworten? Ich bin zurückgeworfen worden und stehe brennend da, in diesem plumpen, diesem schlecht passenden Körper. Ein ungeheurer Druck lastet auf mir. Ich kann mich nicht rühren, ohne das Gewicht von Jahrhunderten zu verrücken. Millionen von Pfeilen durchbohren mich. Verschmähung und Verspottung durchbohren mich. Ich, die ich freudig dem Sturm die Brust bieten und den Hagel mich fast ersticken lassen konnte, bin hier festgenagelt, bin hier ausgesetzt. Der Tiger springt. Zungen mit ihren Peitschenhieben sind über mir. Unaufhörlich zucken sie Gelenk über mich hin. Ich muss Ausflüchte machen und sie mit Lügen abwehren. Welches Amulett gibt es gegen dieses Unheil? Die Sonne war aufgegangen. Sie entblößte ihr Antlitz und schaute geradeaus über die Wellen. Die schlugen mit regelmäßigem, dumpfen Klatschen ans Ufer, mit dem Aufprall von Pferdehufen auf Rasen. Ihr Schaum wirbelte hoch, wie über den Köpfen der Reiter geschwungene Lanzen und Spieße. Sie überschwemmten den Strand mit stahlblauem, diamantenbesetztem Wasser. Der Sonnenschein fiel auf Kornfelder und Wälder. Flüsse wurden blau und vielsträhnig. Rasenflächen, die zum Wasserrand abfielen, wurden grün wie die Federn von Vögeln, die sanft ihr Gefieder plustern. Die Berge, gewölbt und gebändigt, schienen von Riemen wie Gliedmaßen von Muskelsträngen umschnürt. Und die Wälder, die sich stolz auf ihren Flanken sträubten, glichen der kurzgeschorenen Mähne auf dem Nacken eines Pferdes. Im Garten, wo die Bäume dicht belaubt über Blumenbeete, Teiche und Glashäuser aufragten, sangen die Vögel im heißen Sonnenschein, jeder für sich. Ein jeder sang schrill, leidenschaftlich, heftig, als wollte er sein Lied hervorbersten lassen, auch wenn es das Lied eines anderen Vogels mit rauer Dissonanz zerschmetterte. In scharfen Keilen fiel die Sonne ins Zimmer. Was immer das Licht berührte, wurde mit einem fanatischen Dasein beschenkt. Ein Teller glich einem weißen Teich, ein Messer sah aus wie ein Dolch aus Eis. Plötzlich enthüllten sich Trinkgläser, von Lichtstreifen aufrecht gehalten. Tische und Stühle kamen an die Oberfläche, als wären sie in Wasser versunken gewesen und stiegen nun auf. Von Rot, Orangegelb, Violett, wie vom Hauch auf der Haut reifer Früchte überzogen. Die Krakelüre in der Glasur von Porzellan, die Maserung von Holz, die Fasern von Matten, erschienen in immer feinerer Gravierung. Alles war ohne Schatten. Formen gewannen Fülle und Kantigkeit. Und als das Licht zunahm, wurden Schwärme von Schatten vor ihm hergetrieben und ballten sich und hingen vielgefältelt im Hintergrund. Wie schön, wie seltsam liegt London, das glitzernde, vieltürmige, vielkuppelige vor mir im Dunst. Von Gasometern, von Fabrikschloten bewacht liegt die Stadt schlafend da, während wir uns nähern. Der Frühzug aus dem Norden ist auf sie geschleudert wie ein Wurfgeschoss. Gleich werden wir zwischen den Rippen der Stadt explodieren wie ein Geschoss in der Flanke eines schwerfälligen, majestätischen Tieres. Wir werden einander treffen heute Abend. Louis, Neville, Susan, Jenny, Rhoda und ich. Wir werden miteinander zu Abend essen. Wir werden uns von Percival verabschieden, der nach Indien geht. Es ist noch lange bis dahin, aber ich fühle bereits die Gestalten der Freunde. Ich sehe Louis. Aus Stein gemeißelt, skulpturhaft. Neville messerscharf, exakt. Susan mit Augen wie ein Kristall. Ginny tanzend, fieberisch, erhitzt, wie eine Flamme über dürrer Erde. Und Rhoda, die Brunnennymphe. Es ist jetzt 8:05. Ich bin zeitig gekommen. Ich habe mich 10 Minuten vor der Zeit an den Tisch gesetzt, um jeden Augenblick der Vorfreude auszukosten, um die Tür sich öffnen zu sehen und zu denken, ist es Percival? Nein, es ist nicht Percival. Die Tür öffnet sich, aber er kommt nicht. Es ist Louis, der zögernd dort steht. Die merkwürdige Mischung von Selbstsicherheit und Schüchternheit an ihm. Er sieht sich beim Hereinkommen im Spiegel an, er berührt seine Haare, er ist unzufrieden mit seiner Erscheinung. Er denkt sich, ich bin ein Herzog, der letzte eines uralten Geschlechts. Er ist ätzend, argwöhnisch, herrschsüchtig, schwierig. Ich vergleiche ihn mit Percival. Dabei ist er großartig, denn seine Augen lachen. Er hat mich gesehen. Hier ist er. Dort ist Susan. Sie sieht uns nicht. Sie hat sich für den Abend nicht umgekleidet, denn sie verachtet die Nichtigkeit Londons. Sie bleibt einen Augenblick an der Schwingtür stehen und blickt umher wie ein vom Licht einer Lampe geblendetes Geschöpf. Nun macht sie eine Bewegung. Sie hat sogar zwischen Tischen und Stühlen die verstohlenen und doch selbstsicheren Bewegungen eines wilden Tiers. Sobald sie uns, Neville und mich, sieht, nimmt sie eine Miene der Gewissheit an, die erschreckend ist, als hätte sie nun, was sie wollte. Jetzt kommt Rhoda von irgendwoher. Sie muss hereingeschlüpft sein, während wir nicht hinsahen. Sie muss einen Umweg gemacht haben, einmal hinter einem Kellner, dann hinter einer verzierten Säuledeckung gesucht haben, um den Schock des Wiedererkennens so lange als möglich hinauszuschieben, um noch einen Augenblick länger in Sicherheit zu sein und ihre Blütenblätter in der Schüssel zu schaukeln. Wir wecken sie auf, wir peinigen sie. Sie fürchtet uns, sie verachtet uns und kommt doch unterwürfig zu uns her. Denn trotz aller unserer Grausamkeit ist doch immer irgendein Name, irgendein Gesicht da, die ein Leuchten ausstrahlen, das es ihr ermöglicht, ihre Träume wieder aufzufüllen. Dort ist Ginny. Sie steht an der Tür. Alles scheint angehalten zu sein. Der Kellner bleibt stehen, die an dem Tisch dort neben der Tür essenden blicken auf. Sie scheint allen den Mittelpunkt zu geben. Um sie herum ordnen sich strahlenförmig die Tische, die Linien der Türen, der Fenster, der Zimmerdecke, wie die Strahlen um den Stern einer in der Mitte eingeschlagenen Fensterscheibe. Sie bringt Sinn in die Dinge, bringt sie in Ordnung. Jetzt sieht sie uns und rührt sich. Und alle die Strahlen wellen sich und fließen und flackern über uns hin und bringen Fluten neuartiger Empfindungen mit sich. Wir verändern uns. Louis greift sich an die Halsbinde. Neville, der in qualvoller Gespanntheit wartend dasitzt, schiebt nervös die Gabeln vor sich gerade. Rhoda erblickt Ginny mit Überraschung, als loderte an einem fernen Horizont ein Feuer auf. Und ich? Obwohl ich meinen Geist mit feuchtem Gras, mit nassen Feldern, mit dem Geräusch von Regen auf dem Dach und den Windstößen, die im Winter auf das Haus einstürmen, vollfülle und so meine Seele vor ihr schütze, spüre ihr Spotten mich umschleichen, spüre ihr Gelächter mich feurig umzüngeln und unbarmherzig mein armseliges Kleid, meine breitgeschnittenen Fingernägel, die ich sogleich unter dem Tischtuch verstecke, beleuchten. Die Schwingtür öffnet sich immer wieder. Immerzu kommen fremde Leute herein, Leute, die wir nie wieder sehen werden, Leute, die uns unangenehm mit ihrer Vertraulichkeit, ihrer Gleichgültigkeit streifen und uns das Gefühl von einer Welt geben, die ohne uns weiter bestehen wird. Er ist nicht gekommen. Die Tür öffnet sich und Percival kommt nicht. Da ist Bernard. Anders als wir anderen kommt er herein, ohne zu wissen, dass er eine Tür aufstößt, dass er einen Raum voll Fremder betritt. Er blickt nicht in den Spiegel. Sein Haar ist zerzaust, aber er weiß es nicht. Er nimmt es nicht wahr, dass wir alle voneinander verschieden sind oder dass dieser Tisch sein Ziel ist. Er zaudert auf dem Weg hierher. Wer ist das, fragt er sich, denn eine Frau in einem Abendmantel kommt ihm bekannt vor. Jedermann kommt ihm bekannt vor. Er kennt niemand. Ich vergleiche ihn mit Percival. Aber jetzt, da er uns sieht, winkt er uns einen wohlwollenden Gruß zu. Er kommt mit solchem Wohlwollen, einer solchen Menschenliebe herbei, dass man, wenn Percival nicht wäre, der dies alles zu Dunst werden lässt, das Gefühl hätte, dass die anderen bereits haben. Nun hat unsere Feier begonnen. Nun sind wir beisammen. Aber ohne Percival gibt es nichts Festes. Wir sind Schattenrisse, hohle Phantome, die sich nebelhaft ohne einen Hintergrund bewegen. Wir können nicht hinabsinken. Wir können unsere Gesichter nicht vergessen. Sogar ich, die ich kein Gesicht habe. Deren Hereinkommen keinen Unterschied macht. Susan und Ginny bewirken eine Veränderung der Körper und Gesichter. Flattere lose im Raum, ohne irgendwo verankert zu sein, unverfestigt, außerstande, irgendeine leere Fläche oder Kontinuität oder Wand zu bilden, vor der sich diese Körper bewegen. Schuld daran ist Neville und sein Elend. Der scharfe Hauch seines Elends zerstreut mich. Nichts kann zur Ruhe kommen, nichts sich setzen. So oft sich die Tür öffnet, sieht er starr auf den Tisch. Er wagt nicht, die Augen zu heben, blickt dann eine Sekunde lang hin und sagt: Er ist nicht gekommen. Aber da ist er. Nun hebt sich mein Herz. Alle Bedrückung ist von mir genommen. Jedes Hindernis ist beseitigt. Die Herrschaft des Chaos ist vorbei. Er hat Ordnung auferlegt. Da ist Percival. Er ist nicht im Abendanzug. Da ist Percival. Er glättet sich die Haare, um den Gott der Wohlanständigkeit günstig zu stimmen. Er ist konventionell, er ist ein Held. Und wenn er sich neben Susan setzt, die er liebt, ist das die Krönung dieses Festes. Wir, die wir wie Schakale kläfften und eins nach des anderen Fersen schnappten, nehmen nun das nüchterne und selbstsichere Gehaben von Soldaten in Gegenwart ihres Obersten an. Wir, die wir durch unsere Jugend voneinander getrennt waren, noch keins von uns ist 25 und ich habe mich verlobt, die wie eifrige Vögel jedes sein eigenes Lied oder einsam vor einem Schlafzimmerfenster draußen sitzen, von Liebe sangen, von Ruhm oder anderen Erfahrungen, wir kommen nun einander näher. Und enger zusammenrückend in diesem Restaurant, wo die Interessen aller Leute einander entgegengesetzt sind und das beständige Hin und Her uns mit Ablenkungen schürft und das unaufhörliche sich Öffnen des Glaskäfigs der Tür uns mit Myriaden von Versuchungen lockt und unserer Zuversicht Beleidigungen und Verwundungen bietet, wie wir hier beisammen sitzen, lieben wir einander und glauben an unsere Fortdauer. Nun aber zerbricht der Kreis. Nun beginnt die Qual. Nun hat das Grauen mich in den Fängen. Nun kommt das Taxi, nun fährt Percival weg. Was können wir tun, um ihn zu halten? Wie die Entfernung zwischen uns überbrücken? Wie das Feuer anfachen, damit es ewig brenne? Wie aller Zukunft künden, dass wir, die wir hier im Lampenlicht auf der Straße stehen, Percival liebten? Nun ist Percival nicht mehr da. Die Sonne war zu voller Höhe aufgestiegen. Sie prallte auf den harten Sand und die Felsen wurden zu rotglühenden Schmelzöfen. Sie durchsuchte jeden Tümpel und erwischte die sich in einem Spalt verbergende Elritze. Sie wies auf das rostige Karrenrad, den weißen Knochen oder den Schuh, der ohne Schnürriemen schwarz wie Eisen im Sand stak. Sie gab allem und jedem sein genaues Maß von Farbe, Dünen ihr unzähliges Glitzern, den wilden Gräsern ihr aufblitzendes Grün. Sie prallte auf die Obstgartenmauer, und jedes Grübchen und Buckelchen der Ziegel war wie mit Silber betupft, purpurrot, feurig, als wäre es weich anzugreifen, als müsste es, angegriffen, zu heißgebackenen Stäubchen zerfallen. Die Vögel sangen leidenschaftliche, nur an ein einziges Ohr gerichtete Lieder und verstummten dann. Gurrend und gluckend trugen sie Strohhalme und kleine Zweige zu den dunklen Knoten in den höheren Ästen der Bäume. Die Sonne brannte geradenwegs auf das Haus, machte die weißen Mauern zwischen den dunklen Fenstern grell. Scharfkantige Keile von Licht lagen auf dem Fenstersims und ließen innen im Zimmer Teller mit blauem Rand sichtbar werden, Tassen mit gekrümmten Henkeln, die Wölbung einer großen Terrine, das kreuz- und querlaufende Muster im Teppich und die dräuenden Kanten und Ecken von Schränken und Bücherregalen. Hinter dieser Ansammlung hing eine Zone von Schatten, in der es vielleicht noch eine Gestalt gab, die von Schatten zu entlasten war, oder noch dichtere Tiefen von Dunkelheit. Die Wellen brachen sich und breiteten ihre Wasser geschwind über den Strand. Eine nach der anderen türmten sie sich und überstürzten sich. Der Schaum schleuderte sich mit der Wucht ihres Anpralls zurück. Die Wellen waren von tiefem Blau getränkt, bis auf ein Muster von diamantenen Lichtpunkten auf ihren Rücken, die sich wellten, wie die Muskeln auf den Rücken großer Pferde sich wellen, wenn sie sich bewegen. Die Wellen stürzten, zogen sich zurück und stürzten abermals mit dem dumpfen Aufprall eines großen, stampfenden Tiers. Er ist tot. Er stürzte. Sein Pferd stolperte. Er wurde abgeworfen. Das Segel der Welt schwang herum. Alles ist aus. Die Lichter der Welt sind erloschen. Sein Pferd stolperte, er wurde abgeworfen, ein Aufwogen, ein Trommeln in seinen Ohren, dann der Stoß, die Welt stürzte ein, er atmete schwer, er starb, wo er hingefallen war. Percival stürzte, wurde getötet, ist begraben. Und ich sehe zu, wie Leute vorbeigehen, sich am Geländer von Autobussen festhalten, entschlossen sind, ihr Leben zu bewahren. So unverständlich ist alles miteinander verknüpft, so vielfältig ist alles, dass ich, während ich die Treppe hinuntergehe, nicht weiß, ob ich trauere, ob ich Freude empfinde. Mein Sohn ist geboren, Percival ist tot. Ich werde von Pfeilern gestützt, links und rechts gestemmt von krassen Empfindungen. Doch welche ist Trauer, welche ist Freude, frage ich mich. Und ich weiß es nicht. Nur, dass ich Stille brauche und allein sein und ausgehen und mir eine Stunde absperren möchte, um zu bedenken, was meiner Welt widerfahren ist, was der Tod meiner Welt angetan hat. Nun hat sich der Schatten gesenkt und das purpurne Licht fließt schräg herab. Die Gestalt, die in Schönheit gewandet war, ist nun in Verfall gekleidet. Nun will ich durch die Oxford Street gehen und eine Welt ins Auge fassen, die vom Blitz zerrissen ist. Unter dem Zucken des Blitzstrahls will ich das Gewohnte tun. Ich denke an Louis, der die Sportspalten einer Abendzeitung liest und sich vor Lächerlichkeit fürchtet, ein Snob. Er sagt auf die Vorübergehenden blickend, wenn wir uns fügten, würde er uns zur Ordnung zurückführen. Auf diese Weise wird er zu seiner Befriedigung Percivals Tod wegglätten, während er starr über das Essig- und Ölkännchen und an den Häusern hinauf in den Himmel blickt. Und Bernard lässt sich unterdessen mit geröteten Augen in einen Armstuhl sinken. Er wird sein Merkbuch hervorziehen, unter T wird er eintragen, Worte beim Tod von Freunden zu gebrauchen. Ginny wird durch das Zimmer pirouettierend sich fragen, hat er mich geliebt, mehr als er Susan liebte? Susan, mit ihrem Landwirt verlobt, wird einen Augenblick dastehen, das Telegramm vor sich, einen Teller in der Hand und dann mit einem Schnellen der Ferse die Herdtür zuwerfen. Neville wird, nachdem er durch Tränen aufs Fenster gestarrt hat, durch seine Tränen hindurchsehen und sagen, wer geht dort draußen vorbei, welcher schöne Knabe. Dies ist mein Tribut an Percival. Verwelkte Veilchen, schwarz gewordene Veilchen. Ich will den Fluss entlang gehen. Ich werde auf diesem Quai, dieser Terrasse hin und her gehen und den Schiffen zusehen, die mit der Ebbe flussabwärts aufs Meer hinausfahren. Nun will ich endlich den zurückgedrängten Wunsch, mich auszugeben, erschöpft zu werden, nachgeben. Wir wollen miteinander über Wüstenhügel galoppieren, dahin, wo die Schwalbe ihre Schwinge in dunkle Teiche taucht und die Säule ungeborsten dasteht, in die Welle, die ans Ufer schlägt, in die Welle, die ihren weißen Gischt bis an die äußersten Enden der Welt schleudert, werfe ich meine Veilchen, meine Opfergabe für Percival. Die Sonne stand nicht mehr mitten am Himmel. Ihr Licht kam schräg, fiel schief ein. Hier entzündete es sich am Rand einer Wolke und brannte sie zu einer lodernden Insel, auf der kein Fuß ruhen konnte. Dann fing sich eine andere Wolke in dem Licht und noch eine, so dass die Wellen unter ihnen von feurig befiederten Pfeilen getroffen wurden, die umherirrend über die wellige Bläue schossen. Die obersten Blätter des Baums dörrten in der Sonne. Sie raschelten steif in der schweifenden Brise. Die Vögel saßen still, aber wendeten ihre Köpfe scharf von einer Seite zur anderen. Nun hielten sie in ihrem Gesang inne, wie von Klang übersättigt, und als hätte die Fülle des Mittags ihnen die Kehle gestopft. Die Libelle schwebte regungslos über einem Schilfrohr und schnellte dann ihren blauen Nadelstich weiter durch die Luft. Die Fenster zeigten bald da, bald dort Flecke brennenden Feuers, den Ellbogen eines Asts und dann eine stille Fläche reiner Klarheit. Die Gardine hing rot an der Kante des Fensters und innen im Zimmer fielen Dolche von Licht auf Stühle und Tische und ließen Sprünge in Lack und Politur entstehen. Dunkelheit vor sich hertreibend ergoss sich das Licht überströmend auf Ecken und Buckel und staute doch Dunkelheit zu Haufen von ungeformter Gestalt auf. Die Wellen drängten sich, krümmten den Rücken und überstürzten sich, dass Steine und Kiesel aufsprühten. Sie fegten um Felsen, und der hochspringende Schaum bespritzte die Wände einer Grotte, die vorher trocken gewesen war, und landeinwärts blieben Tümpel zurück, in denen gestrandete Fische mit dem Schwanz schlugen, als sich die Welle zurückzog. Ich habe meinen Namen schon 20-mal unterschrieben. Klar, fest, unbezweifelbar steht er da. Und klar umrissen und unbezweifelbar bin auch ich. Ein voll ausgewachsener Mann nun, aufrecht dastehend in Sonnenschein oder Regen, muss ich schwer wie eine Axt herabsausen und den Eichenstamm mit meinem schieren Gewicht spalten. Denn wenn ich abweiche, hierhin oder dorthin blicke, werde ich wie Schnee herabfallen und verschwinden. Das Gewicht der Welt lastet auf unseren Schultern. Wenn ich so weiterstrebe, werde ich einen Besitz in Surrey mit Glashäusern und einer seltenen Konifere, einer Melone oder einem blühenden Baum erben, um den andere Handelsherren mich beneiden. Und doch behalte ich immer noch meine Dachkammer. Dort öffne ich das gewohnte kleine Buch. Dort sehe ich zu, wie der Regen auf den Dachziegeln glitzert, bis sie glänzen wie der wasserdichte Mantel eines Polizisten. Von dort sehe ich die zerbrochenen Fensterscheiben in den Häusern der Armen, die mageren Katzen. Irgendeine Schlumpe, die sich in einem gesprungenen Spiegel mit zusammengekniffenen Augen besieht, um ihr Gesicht für die Straßenecke zurechtzumachen. In diese Mansarde kommt manchmal Rhoda. Denn wir sind ein Liebespaar. Percival ist gestorben. Susan hat Kinder. Neville steigt rasch zu den höchsten Höhen auf. Das Leben vergeht. Die Wolken verändern sich ständig über unseren Häusern. Ich tue dies, tue das. Zusammenkommend und auseinandergehend bilden wir verschiedene Muster. Aber wenn ich diese Eindrücke nicht ans schwarze Brett hefte und aus den vielen Männern in mir einen einzigen mache, werde ich wie Schnee herabfallen und hinschwinden. Der Sommer kommt und der Winter. Die Jahreszeiten gehen vorbei. Die Birne füllt sich und fällt vom Baum. Das dürre Blatt ruht auf seinem Rand. Aber Wasserdampf hat das Fenster getrübt. Ich sitze am Feuer und sehe zu, wie der Kessel kocht. Ich sehe den Birnbaum durch den streifigen Dampf an der Fensterscheibe. Schlaf. Schlaf, singe ich leise, ob es Sommer ist oder Winter, Mai oder November. Schlaf, singt Susan, die unmusikalisch ist und keine Musik hört außer ländlicher, wenn ein Hund bellt, eine Glocke bimmelt oder Räder über den Kies knirschen. Ich singe mein Lied am Feuer, wie eine alte Muschel auf dem Strand murmelt. Schlaf, schlaf, singe ich und verscheuche mit meiner Stimme alle, die mit Milchkannen klappern, auf Krähen schießen, Kaninchen abknallen oder irgendwie den Schock der Zerstörung in die Nähe dieser Korbwiege bringen, die mit weichen, unter einer rosa Decke gekuschelten Gliedmaßen beladen ist. Ich habe meine Unbekümmertheit verloren. Meine blanken Augen, die bis an die Wurzel sahen. Ich bin nicht mehr Januar oder Mai oder eine andere Jahreszeit, sondern bin ganz und gar zu einem feinen Faden um die Wiege herumgesponnen, wickle die zarten Glieder meines Kindchens in einen Kokon aus meinem eigenen Blut. Schlaf. singe ich. Und spüre in mir etwas wilder, dunkler, heftiges aufschießen, so dass ich mit einem einzigen Schlag jeden Eindringling, jeden Räuber, der in dieses Zimmer einbrechen und das Schlafende wecken würde, niederschlüge. Aber kein Laut unterbricht das Schweigen unseres Hauses, wo die Felder ganz nahe der Eingangstür seufzen. Der Wind spült durch die Ulmen. Ein Nachtfalter prallt gegen die Lampe. Eine Kuh murrt leise vor sich hin. Ein Knacken beginnt in den Dachsparren. Und ich ziehe den Faden durch das Nadelöhr und murmle: Schlaf. Nun ist der Augenblick da. Nun haben wir zwei einander getroffen und sind zusammengekommen. Setzen wir uns auf das Sofa unter das Bild mit den Schnittblumen. Wir wollen unseren Weihnachtsbaum mit Tatsachen aufputzen. Menschen sind so bald dahin. Ich habe mein Leben, das muss ich dir sagen, all die Jahre, und ich bin nun mehr als 30, gefährlich gelebt, wie eine Bergziege von Fels zu Fels springend. Ich lasse mich nirgends für lange nieder. Ich schließe mich nicht an einen bestimmten Menschen an. Aber du wirst sehen, wenn ich den Arm hebe, wird sich sogleich irgendeine Gestalt loslösen und herkommen. Warum auf die Uhr blicken, die auf dem Kaminsims tickt? Die Zeit vergeht, ja, und wir werden älter. Aber mit dir hier zu sitzen, allein mit dir, hier in London, in diesem vom Kaminfeuer erhellten Zimmer, du dort, ich hier, das ist alles. Die Welt bis in ihre fernsten Winkel durchstöbert und alle ihre Höhen geplündert und ihre Blumen eingesammelt, enthält nicht mehr. Die Tassen und Teller veränderten sich, als du heute Morgen hereinkamst. Kein Zweifel, dachte ich, die Zeitung beiseite schiebend, dass unsere armseligen Leben, unansehnlich wie sie nun einmal sind, nur unter den Augen der Liebe sich mit Herrlichkeit umhüllen und einen Sinn bekommen. Ich stand auf. Ich hatte mein Frühstück beendet. Der ganze Tag lag vor uns. Und da es ein schöner Tag war, ein zärtlicher, zu nichts verpflichtender, gingen wir durch den Park zum Themse-Kai, dann über den Strand bis zur St. Paul's Cathedral, dann in den Laden, wo ich einen Schirm kaufte, immerzu plaudernd und dann und wann stehenbleibend, um uns etwas anzusehen. Aber kann dies von Dauer sein, fragte ich mich auf dem Trafalgar Square vor einem der Löwen, vor dem ein für allemal gesehenen Löwen? Ich umklammerte deine Hand. Du gingst weg. Der Abstieg in die Untergrundbahn war wie ein Tod. Wir wurden zerschnitten, wir wurden zertrennt von allen jenen Gesichtern und dem hohlen Wind, der dort unten über Felsblöcke in einer Wüste zu brausen schien. Dann saß ich in meinem Zimmer und starrte vor mich hin. Als es 5 Uhr wurde, wusste ich, dass du mir untreu warst. Ich griff hastig nach dem Telefon und seine alberne Stimme in deinem leeren Zimmer knüppelte mein Herz nieder. Da ging die Tür auf und du standest da. Das war die vollkommenste unserer Zusammenkünfte. Aber diese Zusammenkünfte, diese Abschiede werden uns zuletzt vernichten. Ich bin nicht wie Louis, ein uninteressiert durch den Wüstensand nach Vollkommenheit strebender. Immer flecken Farben die Buchseite, Wolken ziehen drüber hin, und das Gedicht, glaube ich, ist bloß deine Stimme, die spricht. Alcibiades, Ajax, Hector und Percival sind auch du. Sie ritten gern, sie setzen ihr Leben mutwillig aufs Spiel, sie waren auch keine großen Leser. Aber du bist weder Ajax noch Percival. Sie verzogen nicht die Nase und kratzten sich nicht die Stirn mit deiner entschiedenen Gebärde. Du bist du. Das ist's, was mich für den Mangel an vielem tröstet und für die Verderbtheit der Welt und das Verfliegen der Jugend und Percivals Tod und Bitterkeit und Groll und ungezähltes Beneiden. Aber wenn du eines Tages nach dem Frühstück nicht kommen wirst, wenn ich eines Tages in einem Spiegel sehen werde, wie du nach einem anderen blickst, wenn das Telefon in deinem leeren Zimmer klingelt und klingelt, dann werde ich nach unaussprechlichen Seelenqualen, dann werde ich, denn der Torheit des menschlichen Herzens ist kein Ende, ein anderes Du suchen, ein anderes Du finden. Bis dahin wollen wir das Ticken der Zeit mit einem einzigen Schlag zum Schweigen bringen. Komm näher. Die Sonne war nun tiefer gesunken. Die Wolkeninseln hatten an Dichte zugenommen und schoben sich vor die Sonne, so dass die Felsen sich plötzlich schwarz färbten, die schwankende Stranddistel ihre Bläue verlor und sich in Silber verwandelte und Schatten wie graue Tücher übers Meer geweht wurden. Die Wellen besuchten nicht mehr die entfernteren Tümpel und erreichten auch nicht die schwarzpunktierte Linie, die sich unregelmäßig bezeichnet den Strand entlang zog. Der Sand war geglättet und schimmerte jetzt perlenweiß. Die Vögel schwangen und kreisten hoch oben in der Luft. Einige sausten in den Furchen des Windes dahin, wendeten dann und kreuzten sie, als wären sie ein einziger in tausend Schnitzel zerschnittener Körper. Im Garten waren einige Blütenblätter abgefallen. Sie lagen muschelförmig auf der Erde. Durch alle Blumen ging mit einem jähen Prunken und Blinken dieselbe Welle von Licht, als durchschnitte eine Flosse den Spiegel eines Sees. Von Zeit zu Zeit blies ein flacher, herrischer Windstoß die zahlreichen Blätter auf und nieder, und dann, sobald der Wind abflaute, gewann ein jedes seine Identität zurück. Die roten Vorhänge und die weißen Gardinen wehten ein und aus und schlappten gegen den Rand des Fensters. Und das Licht, das ungleichmäßig bei solchem Erschlaffen und Schwellen eindrang, hatte eine bräunliche Tönung und etwas Hingebendes, als es stoßweise durch die wehenden Vorhänge kam. Einen Augenblick lang schwankte und bog sich alles ungewiss und zweideutig, als hätte ein großer, durch das Zimmer segelnder Nachtfalter die ungeheure Festigkeit von Stühlen und Tischen mit schwebenden Flügeln beschattet. Und die Zeit lässt ihren Tropfen fallen. Der Tropfen, der sich am Gewölbe der Seele gebildet hat, fällt herab. Die Zeit spitzt sich zu. Wie ein von einem Bodensatz schwer gewordener Tropfen aus einem Glas, so fällt die Zeit. Dies sind die wahren Zyklen. Dies sind die wahren Ereignisse. Ich habe tausende von Geschichten erfunden. Ich habe unzählige Merkbücher mit Notizen vollgeschrieben, um sie zu benutzen, wenn ich die wahre Geschichte gefunden habe, die eine Geschichte, auf die sich alle diese Notizen beziehen. Aber diese Geschichte habe ich bis jetzt nie gefunden. Und ich beginne mich zu fragen, gibt es Geschichten? An diesem heißen Nachmittag, hier in diesem Garten, hier auf dieser Wiese, wo ich mit meinem Sohn spazieren gehe, habe ich den Gipfel meiner Wünsche erreicht. Die Angel des Gatters ist eingerostet, er stemmt es hoch und öffnet es so. Die heftigen Leidenschaften der Kindheit, meine Tränen in dem Garten, als Ginny Lewis küsste, mein Zorn im Schulzimmer, wo es nach Fichtenholz roch, mein Einsamsein an fremdländischen Orten. Sie sind mit Geborgenheit, Besitz, Vertrautheit belohnt worden. Ich habe friedliche, ergiebige Jahre gehabt. Mir gehört alles, soweit ich sehen kann. Ich habe Bäume aus Samenkörnern gezogen. Ich habe Teiche angelegt, in denen sich Goldfische unter den breitblättrigen Seerosen verstecken. Ich habe Netze über Erdbeer- und Salatbeete gespannt und Säckchen um Birnen und Pflaumen gebunden, um die Wespen von ihnen abzuhalten. Ich habe meine Söhne und Töchter einst in ihren Bettchen wie Früchte von einem Netzgitter umgeben, die Maschen zerreißen und neben mir einhergehen sehen. Größer als ich und lange Schatten auf das Gras werfend. Ich bin hier eingezäunt, hier eingepflanzt wie einer meiner Bäume. Ich sage, mein Sohn. Ich sage, meine Tochter. Und sogar der Eisenwarenhändler hat, wenn er von seinem mit Nägeln, Farben, Drahtgitterrollen behäuften Ladentisch aufblickt, Respekt vor dem schäbigen Wagen vor seiner Tür, der voller Schmetterlingsnetze, Cricket-Knieschützer und Bienenkörbe ist. Ich sitze abends im Lehnstuhl und strecke den Arm nach meiner Näharbeit aus und höre meinen Mann schnarchen. und blicke auf, wenn der Schein eines vorbeifahrenden Autos blendend auf die Fensterscheibe fällt. Und fühle die Wellen meines Lebens sich aufgewühlt rings um mich brechen, die ich verwurzelt bin. Und höre Schreie und sehe die Leben der anderen gleich Strohhalmen um Brückenpfeiler wirbeln, während ich mit der Nähnadel ein- und ausfahre und den Faden durch den Kattun ziehe. Ich denke manchmal an Percival, der mich liebte. Er ritt und stürzte in Indien. Ich denke manchmal an Rhoda. Ängstliche Rufe wecken mich in tiefer Nacht. Meist aber gehe ich zufrieden neben meinen Söhnen einher. Frühzeitig ergraut, aber mit klaren Augen schreite ich über mein Land. Ich bin im Mittelpunkt des Lebens. Aber schau dort in jenem Spiegel mein Körper, wie einsam, wie geschrumpft, wie gealtert. Ich bin nicht mehr jung. Ich werde bald vergebens meinen Arm heben und mein Schal wird sich senken, ohne ein Zeichen gegeben zu haben. Ich werde nachts nicht mehr das jähe Atem anhalten hören und durch das Dunkel jemand näher kommen spüren. Doch nun, bedächtig vor dem Spiegel, gelobe ich mir, mich nicht zu fürchten. Ich will zu meinem Haus fahren. Ich will die Vasen verschwenderisch mit Blumen füllen, mit üppigen, mit extravaganten, in großen Sträußen nickenden Blumen. Ich will einen Sessel hierhin, einen anderen dahin rücken. Ich will Zigaretten und Gläser bereitstellen und ein paar neue, noch ungelesene Bücher mit bunten Umschlägen hinlegen, für den Fall, dass Bernard käme, oder Neville, oder Louis. Aber vielleicht wird es nicht Bernard, Neville oder Louis sein, sondern ein neuer, unbekannter. Jemand, dem ich auf einer Treppe begegnete, dem ich gerade, als wir aneinander vorbeigingen, mich hinwendend zumurmelte: Komm. Er wird heute Nachmittag kommen. Einer, den ich nicht kenne. Ein neuer. Mag das stumme Heer der Toten hinabsteigen. Ich gehe vorwärts. Ich brauche nun kein Zimmer mehr oder Wände oder Feuerschein. Ich bin nicht mehr so jung. Ich gehe neidlos an Ginnys Haus vorüber und lächle über den jungen Mann, der auf den Türstufen seinen Schlips ein wenig nervös zurechtzupft. Mag der geschniegelte junge Mann klingeln, mag er sie zu Hause finden. Ich werde sie finden, wenn ich will. Wenn nicht, gehe ich vorbei. Das Ätzende von einst hat seine Schärfe verloren. Neid, Ränke und Bitterkeit sind herausgewaschen. Wir haben auch unsere Herrlichkeit verloren. Als wir jung waren, saßen wir, wo immer es sein mochte, auf harten Bänken in zugigen Sälen, wo die Türen fortwährend aufgingen und zuschlugen. Wir tummelten uns halbnackt umher wie Knaben auf einem Schiffsdeck, die einander aus Wasserschläuchen bespritzen. Heute könnte ich beschwören, dass es mir gefällt, wenn die Leute nach getanem Tagewerk in Massen aus der Untergrundbahn quellen, einhellig, unterschiedslos, unzählbar. Ich habe meine Frucht gepflückt. Ich sehe leidenschaftslos zu. Ich komme aus dem Kontor zurück. Ich hänge meinen Mantel hierher, stelle meinen Stock dorthin. So entkleide ich mich meiner Autorität. Ich habe zur Rechten eines Direktors an einem gefirnisten Tisch gesessen. Die Landkarten unserer erfolgreichen Unternehmungen blickten uns von der Wand entgegen. Wir haben die Welt mit unseren Schiffen zusammengeschnürt. Der Erdball ist von unseren Linien umwickelt. Ich bin ungeheuer geachtet. Meine Aufgabe, meine Bürde war immer schwerer als die anderer Menschen. Als Knabe träumte ich vom Nil, wollte nicht aufwachen und schlug dann doch mit der Faust an die gemaserte Eichentür. Es wäre ein größeres Glück gewesen, ohne eine Bestimmung geboren worden zu sein, wie Susan, wie Percival, den ich am meisten bewundere. Percival ist gestorben. Rhoda hat mich verlassen. Ich aber werde leben, um dürr und hager und hochgeachtet mit meinem goldknaufigen Spazierstock auf den Gehsteigen der City meines Weges zu tappen. O Leben, wie ich dich fürchtete! O ihr Menschen, wie ich euch hasste! Jetzt, während ich diesen Berg ersteige, von dessen Gipfel ich Afrika sehen werde, prägt mein Gesicht noch die Abdrücke von euren Gesichtern. Ich bin von euch verfärbt und verderbt worden. Ich habe Louis verlassen. Ich hatte Angst vor Umarmungen. Ich flehte den Tag an, zur Nacht zu werden. Ich wünschte immer, die Nacht auszudehnen und sie mehr und mehr mit Träumen zu füllen. Den Flusskehr entlang gehend betete ich, ich möge immer da am Rande der Welt dahin wandern, wo es keinen Pflanzenwuchs gibt, sondern nur hier und da eine Marmorsäule. Ich warf mein Sträußchen in die sich ausbreitende Welle. Ich sagte, verzehre mich, trage mich an die äußerste Grenze. Die Welle ist zerronnen, das Sträußchen verwelkt. Ich denke nun selten an Percival. Nun besteige ich diesen Berg hier in Spanien. Und ich will mir vorstellen, dass dieser Maultürrücken mein Bett ist und ich im Sterben liege. Es ist jetzt nur ein dünnes Laken zwischen mir und der unendlichen Tiefe. Die Sonne war im Untergehen. Der harte Stein des Tags war zersprungen. Und Licht ergoss sich zwischen seine Splitter. Rot und Gold durchschossen die Wellen in eilenden, von Dunkelheit befiederten Pfeilen. Lichtstrahlen blitzten auf und irrten umher wie Signale von versunkenen Inseln. Aber die Wellen wurden, während sie sich dem Ufer näherten, des Lichtes beraubt und brachen sich in einer langgezogenen Erschütterung wie eine stürzende Mauer. Eine Brise sprang auf. Ein Schauern durchlief die Blätter, und so bewegt verloren sie ihre braune Dichte und wurden grau oder weiß, je nachdem der Baum schwankte und sein kuppeliges Gleichmaß verlor. Der Habicht, aufgebäumt auf dem höchsten Ast, zuckte mit den Lidern, hob sich in die Luft und segelte in die Ferne. Der Regenpfeifer, der in den Marschen rief, wich aus und kreiste und rief weiter weg in Einsamkeit. Die Abendsonne, aus der alle Hitze geschwunden war, gab Stühlen und Tischen eine reifere Färbung und legte sie mit Rauten von Braun und Gelb ein. Wo Schatten sie überzogen, schien ihr Gewicht schwerer zu sein, als wäre Farbe nach der einen Seite geronnen. Hier lagen Messer und Gabeln, hier standen Gläser, aber verlängert, geschwellt und bedeutungsvoll gemacht. Von einem goldenen Kreis eingefasst, behielt der Spiegel die Szene unbeweglich wie etwas ewig Dauerndes im Auge. Unterdessen verlängerten sich die Schatten auf dem Strand, ihre Schwärze vertiefte sich. Die Felsen verloren ihre Härte. Das Wasser, das um das alte Boot stand, war dunkel, als wären Pfahlmuscheln darin getaucht worden. Der Schaum war fahl geworden und hinterließ hier und da einen weißen Perlenschimmer auf dem dunstigen Sand. Früher einmal gab es etwas anderes, Herrliches, als wir warteten, dass ich die Tür öffne und Percival hereinkomme. Als wir uns unverknüpft auf den harten Rand einer Bank in einem öffentlichen Warteraum fallen ließen. Früher einmal waren da der Buchenwald, Elveden und die goldenen durch die Bäume funkelnden Zeiger der Uhr. Die Tauben brachen durch das Laub. Die wechselnden, wandernden Lichter glitten über mich hin. Sie entzogen sich mir. Das Gold zwischen den Bäumen ist verblasst und ein Streifen Grün liegt hinter ihnen. Langgezogen wie die Klinge eines in Träumen geschauten Messers oder eine spitz zulaufende Insel, auf die niemand den Fuß setzt. Es war einmal anders. Früher konnten wir die Strömung durchschneiden, wie wir wollten. Aber wie hoch wir auch springen, wir fallen immer wieder in die Strömung zurück. Ich habe Söhne und Töchter. Ich bin in meinen Platz in dem Zusammensetzspiel eingepasst. Nur Louis, der scheu blickende, aber gestrenge, hat in seiner Dachkammer, in seinem Kontor, unabänderliche Schlüsse über die wahre Natur dessen, was wir wissen können, gezogen. Aber er reißt der Faden, den ich zu spinnen versuche. Euer Lachen zerreißt ihn, eure Gleichgültigkeit und auch eure Schönheit. Jenny hat den Faden zerrissen, als sie mich vor Jahren im Garten küsste. Ich habe vor einem Spiegel gesessen, so wie ihr am Schreibtisch sitzt und schreibt oder Zahlen zusammenzählt. Ich habe hingesehen. Ich habe vermerkt. Nun wird mein Haar grau. Nun werde ich hager. Aber ich fürchte mich nicht. Tropfen auf Tropfen fällt das Schweigen. Ein jeder bildet sich am Dachrand des Geistes und fällt in kleinen Pfützen hinab. Ich überlege nun, dass die Erde bloß ein Steinchen ist, zufällig vom Angesicht der Sonne weggeschnellt, und dass es nirgends in den Abgründen des Weltraums Leben gibt. In diesem Schweigen scheint es, dass nie wieder ein Blatt fallen, nie wieder ein Vogel fliegen wird. Als hätte sich das Wunder ereignet und das Leben wäre hier und heute zum Stillstand gebracht. Und wir brauchten nicht mehr zu leben. Doch horcht, wie die Welt sich durch Abgründe unendlichen Raumes bewegt. Sie braust dahin. Der erhellte Streifen Geschichte ist vorbei und unsere Könige und Königinnen sind verschwunden. Wir sind verschwunden. Unsere Zivilisation, der Nil und alles Leben. Wir sind ausgestorben, verloren gegangen in den Abgründen der Zeit, in der Finsternis. Schweigen sinkt herab, Schweigen sinkt herab. Doch horcht jetzt. Die Welt hat uns zu sich zurückgerufen. Ich hörte einen Augenblick lang die heulenden Winde der Finsternis, als wir über das Leben hinauskamen. Dann aber die Uhr, dann aber die Autos. Wir sind gelandet, wir sind auf dem Ufer. Uns diesem grenzenlosen Chaos entgegenstellen, diesem gestaltlosen Schwachsinn, mit einem Kindermädchen hinter einem Baum liebelnd, ist jener Soldat bewundernswerter als alle Sterne. Doch manchmal erscheint ein flimmernder Stern am klaren Himmel und macht mich glauben, dass die Welt schön ist und wir Maden sogar die Bäume mit unserer Lust verunstalten. Die eisernen Torflügel haben sich geöffnet. Der Rachen der Zeit hat aufgehört zuzuschnappen. Wir haben mit roter Schminke, mit Puder, mit hauchdünnen Taschentüchlein die Abgründe des Weltraums besiegt. Eine Stimmung von Stille, von Entkörperung ist über uns gekommen. Und wir genießen diese augenblickliche Entlastung. Es geschieht nicht oft, dass man keine Angst empfindet, bei der die Wände der Seele durchsichtig werden. Heirat, Tod, Reisen, Freundschaften, Stadt und Land, Kinder und das alles. Eine vielseitige Substanz, eine Blume mit vielen Facetten. Bleiben wir einen Augenblick stehen, besehen wir, was wir daraus gemacht haben. Es soll vor den Eiben dort auflodern. Ein Leben. So, und schon ist es vorbei. Ist es erloschen. Wir haben durch unsere Gegenwart etwas zerstört. Eine Welt vielleicht. Und doch atmen wir kaum, so ermattet, wie wir sind. Wir befinden uns in dem Zustand, in dem wir uns einzig wünschen, uns wieder mit dem Körper unserer Mutter zu vereinigen, von dem wir losgetrennt worden sind. Nach unserem Brand ist nichts übrig geblieben. Immerzu starre ich offenen Mundes wie ein junger Vogel, ein Unbefriedigter, auf etwas, das mir entgangen ist. Und für Tausende ist Schlaf nichts als Wärme und Schweigen und ein Augenblick des Sichvergnügens mit einem fantastischen Traum. Nun war die Sonne untergegangen. Himmel und Erde waren voneinander nicht zu unterscheiden. Die sich brechenden Wellen breiteten ihre weißen Fächer weit über das Ufer, sandten weiße Schatten in die Vertiefungen klangvoller Höhlen und rollten dann seufzend über den Kieselstrand zurück. Der Baum schüttelte seine Äste und ein Schauer von Blättern fiel zu Boden. Die Drossel war verstummt und der Wurm saugte sich zurück in sein enges Loch. Von der Wand des Geräteschuppens war das Licht verschwunden und die Vipernhaut hing leer von dem Nagel. Alle Farben im Zimmer hatten ihre Ufer überflutet. Die Wände waren vom Fußboden bis zur Decke mit mächtigen Vorhängen schwankender Dunkelheit verhangen. Der Spiegel war bleich wie die Mündung einer von Schlingpflanzen überschatteten Höhle. Als wanderte die Dunkelheit in Wellen durch die Luft, so breitete sie sich weiter aus, bedeckte Häuser, Hügel, Bäume, wie Wellen von Wasser die Seiten eines gesunkenen Schiffes umspülen. Dunkelheit schwemmte Straßen entlang, wirbelte um einzelne Gestalten, verschlang sie, machte Paare unsichtbar, die sich in der von sommerlich vollbelaubten Ulmen herabrieselnden Finsternis umschlungen hielten. Dunkelheit rollte ihre Wellen durch begraste Schneisen und über die runzelige Haut von Rasenflächen, umhüllte den einsamen Dornbusch und die leeren Schneckengehäuse an seinem Fuß. Höher steigend wehte sie über die kahlen Berghänge und traf auf die Zacken und Schründe der Kämme, wo sich der Schnee ewig auf dem harten Fels hält, auch wenn die Täler voll rieselnder Bäche und gelber Weinblätter sind. Und Mädchen, die auf Veranden sitzen und zu den Schneefeldern heraufblicken, das Gesicht mit dem Fächer beschatten. Auch sie bedeckte die Dunkelheit. Wie satt ich Geschichten habe, die wunderschön mit allen vier Füßen auf dem Boden landen. Und wie sehr ich säuberlichen Lebensplänen misstraue, die auf halben Briefbogen entworfen sind. Ich beginne mich nach einer Art Kleinkindersprache zu sehnen, nach einer Sprache, wie Liebesleute sie gebrauchen, nach abgerissenen Wörtern, unartikulierten Wörtern. Gleich dem Schlurren von Füßen auf dem Pflaster. In einem Graben zu liegen, an einem stürmischen Tag, wenn es geregnet hat, und dann riesige Wolken über den Himmel marschieren, zerfetzte Wolken, Wische von Wolken. Was mich da entzückt, ist der Wirrwarr, ist die Höhe, die Gleichgültigkeit und die Raserei, in der sie dahinziehen. Von einer Geschichte, einem vorgezeichneten Plan sehe ich dann keine Spur. Wir waren alle verschieden. Das Wachs, das jungfräuliche Wachs, welches das Rückgrat überzieht, schmolz bei jedem von uns zu anderen Flecken. Louis war angeekelt von unserer fleischlichen Natur, Rhoda abgestoßen von unserer Grausamkeit, Susan vermochte nicht teilzuhaben, Neville wollte Ordnung, Jenny Liebe und so weiter. Wir litten schrecklich, während wir zu gesonderten Körpern wurden. Doch ich blieb bewahrt von diesen Übertreibungen und habe viele meiner Freunde überlebt. Bin ein wenig korpulent, angegraut, ein wenig abgescheuert an der Brust sozusagen. Denn das Panorama des Lebens, nicht vom Dach aus gesehen, sondern von einem dritten Stockfenster, entzückt mich. Und nicht, was ein Mädchen einem Mann sagt, auch wenn dieser Mann ich selbst bin. Nichtsdestoweniger ist das Leben angenehm. ist es erträglich. Auf den Montag folgt der Dienstag, dann kommt der Mittwoch, der Geist setzt Ringe an, die Persönlichkeit wird robust, Schmerz verliert sich in Wachstum, sich ausdehnen, sich zusammenziehen. Wie schnell die Strömung von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang fließt, von Januar bis Dezember. Wir werden mitgeschwemmt vom Wildbach der Dinge, die so vertraut geworden sind, dass sie keinen Schatten werfen. Wir treiben, wir treiben. Oh, sein Leben herunterzubrennen wie Louis, im Streben nach Vollkommenheit. Oder wie Rhoda, uns zu verlassen, an uns vorbei der Wüste zuzufliegen. Oder wie Neville, sich aus Millionen einen zu wählen, nur einen. Wie Susan zu sein und die Sonnenglut oder das frostversenkte Gras zu lieben und zu hassen. Oder wie Ginny, ehrlich zu sein, tierhaft zu sein. Alle hatten sie ihre Verzückung, ihr gemeinsames Gefühl dem Tod gegenüber. Etwas, das ihnen zustatten kam. Sollte dies das Ende der Geschichte sein? Eine Art von Seufzer? Ein letztes sich kräuseln der Welle, ein Wegrieseln von Wasser in eine Gosse, in der es sich gurgelnd verläuft. Ich beginne nun zu vergessen, beginne die Festigkeit von Tischen zu bezweifeln, die Wirklichkeit des Hier und Heute. Ich beginne mit den Knöcheln kräftig auf die Kanten fester Gegenstände zu klopfen und sage, seid ihr hart? Ich habe so viele verschiedene Dinge gesehen, habe so viele verschiedene Sätze gebildet. Ich habe jene dünne, harte Schale eingebüßt, die die Seele umgibt, die einen, solange man jung ist, einschließt. Und nun frage ich, wer bin ich? Ich habe von mir, Neville, Ginny, Susan, Rhoda und Louis gesprochen. Bin ich sie alle? Bin ich ein Einziger und gesondert? Wir saßen beisammen. Nun aber ist Percival tot und Rhoda ist tot. Wir sind geschieden, wir sind nicht hier. Doch ich kann kein Hindernis finden, das uns trennt. Es gibt keine Scheidewand zwischen mir und ihnen. Während ich sprach, fühlte ich, ich bin ihr. Dieser Unterschied, von dem wir so viel hermachen, diese Individualität, die wir so fieberhaft hätscheln, ist überwunden. Hier, auf meiner Stirn, ist der Schlag, den ich erhielt, als Percival stürzte. Hier, auf meinem Nacken, ist der Kuss, den Louis von Ginny empfing. Meine Augen füllen sich mit Susans Tränen. Ich sehe in der Ferne, flimmernd wie einen Goldfaden, die Säule, die Rhoda sah, als sie sich umgebracht hat, fühle das Sausen im Gegenwind ihres Flugs, als sie hinabsprang. So werden wir also in Schwaden hingemäht, sage ich mir. So liegen wir nebeneinander auf den feuchten Wiesen, welke Zweige und blühende Zweige. Wir brauchen uns nicht mehr an den kahlen Hecken, dem Wind und dem Schnee auszusetzen. Wir müssen uns nicht mehr aufrecht halten, wenn der Sturmwind einherfegt und unsere Last hoch erhoben tragen. Wir sind ein Teil dieses fühllosen Weltalls geworden. Das schläft, wenn wir am lebendigsten sind. Und Lichterloh brennt, wenn wir im Schlaf liegen. Wir haben unserer aufrechten Haltung entsagt und liegen nun flach und verwelkt da. Und wie bald vergessen. Aber das alles sind Worte. Was sollen mir Worte? Welches ist das Wort für den Mond? Welches die Worte für Liebe? Mit welchem Namen wollen wir den Tod nennen? Ich bin fertig mit Worten. Um wie viel besser ist Schweigen. Wieder sehe ich die gewohnte Straße vor mir. Der Baldachin der Zivilisation ist ausgebrannt. Der Himmel ist dunkel wie poliertes Fischbein. Am Horizont aber ist ein Züngeln, entweder von Lampenlicht oder von Morgenröte. Irgendetwas regt sich. Eine Ahnung von Tagesanbruch. Wieder ein Tag, wieder ein Freitag, wieder ein 20. März, Januar oder September. Wieder ein allgemeines Erwachen, die Sterne ziehen sich zurück und erlöschen, die Streifen zwischen den Wellen werden dunkler, der Nebelschleier auf den Wiesen verdichtet sich, eine Röte sammelt sich auf den Rosen, ein Vogel zwitschert, Landarbeiter zünden ihre frühen Kerzen an. Ja. Dies ist die ewige Erneuerung, das unaufhörliche sich heben und senken, auf und ab und wieder auf. Auch in mir hebt sich die Welle. Sie schwillt, sie krümmt den Rücken. Ich bin mir abermals eines Verlangens, eines Etwas bewusst, das sich unter mir hebt, wie das stolze Ross, dessen Reiter es erst anspornt und dann zurückreißt. Welchen Feind sehen wir nun gegen uns herannahen? Du, worauf ich nun reite, während wir ungeduldig mit dem Huf dieses Stück Pflaster scharren. Es ist der Tod. Der Tod ist der Feind. Der Tod ist es, wogegen ich anreite, mit eingelegtem Speer und zurückwehendem Haar, wie das eines jungen Mannes, wie das Percivals, wenn er in Indien ritt. Ich gebe meinem Pferd die Sporen. Unbesiegt und unnachgiebig will ich mich dir entgegenwerfen, o Tod. Die Wellen brachen sich am Ufer. Die Wellen. Ein Spiel für Stimmen von Walter Hilsbecher. Nach dem gleichnamigen Roman von Virginia Woolf. Die Rollen und ihre Sprecher waren: Erzähler Wolfgang Büttner, Susan Gustl Halenke, Rhoda Solveig Thomas, Jenny Henny Schneider-Wenzel, Burnett Gerd Westphal, Neville Walter Hilsbecher, Louis Pinkas Braun. Ton und Schnitt Fred Bürk und Erla Büchler. Regie Bernhard Rübenach. Sie hörten eine Gemeinschaftsproduktion mit dem Westdeutschen Rundfunk Köln.